fröhlich sein. Bei einem Gläschen Moselwein, wir sind die Witzer vom Moseltal und singen für euch da. Heute sollst du fröhlich sein. Bei einem Gläschen Moselwein, denn die Herbst die Traube reif, in die Fraue, in die Lies, mir Männer drin die Traube haben, dat war schon immer so gewiss. Wer einmal im Wingert war und hat sich müde schafft, dem hilft nur eins ganz klar, der Mosel gibt ihm Kraft. Wir sind die Winzer vom Moseltal und singen für euch daheim. Heute sollst du fröhlich sein bei einem Gläschen Moselwein. Wir sind die Winzer vom Moseltal und singen für euch daheim. Heute sollst du fröhlich sein. Den Moselwein. Wenn die Traube dann nie presst und es läuft der süße Most, wird der Zwiebelskoche jes und federweise Kost. Wir sind die Winzer vom Moseltal und singen für euch da. Sollst du fröhlich sein bei einem Gläschen Moselwein. Wir sind die Winzer vom Moseltal und singen für euch daheim. Heute sollst du fröhlich sein bei einem Gläschen Moselwein. Trinken wir an in Oridon und singen unsere Lieder, moje müssen wir wieder schaffen. Wir sind die Witzer vom Moseltal und singen für euch daheim. Heute sollst du fröhlich sein bei einem Gläschen Moselwein. Wir sind die Witzer vom Moseltal.